Das Sprachbild des steigenden Preises findet sich kulturunabhängig an vielen Orten der Welt. Genauso verhält es sich mit Lakoffs zweitem Beispiel, warum wir eine Person als warm oder kaltherzig bezeichnen, je nachdem, ob sie liebevoll und empathisch ist oder nicht. Schon als kleine Kinder verbinden wir die körperliche Wärme der Eltern universell mit Liebe, Zuneigung und Nähe. In einer Art synästhetischer Wirklichkeitserfahrung verbindet das Gehirn automatisch die physische Wärme mit Geborgenheit und Fürsorge. Beide Sinneswahrnehmungen werden neurologisch an zwei Orten im Gehirn verarbeitet und, da sie gleichzeitig erfahren werden, synaptisch miteinander verbunden. Je häufiger diese simultane Erfahrung, desto intensiver wird die Querverbindung, bis wir ein neues metaphorisches Konstrukt gebildet haben: Warmherzigkeit. Metaphern wie diese formen unser Verständnis der Wirklichkeit und beeinflussen grundlegend, wie wir denken und argumentieren. Und das führt zu Problemen. An welche Farbe denken Sie bei dem Wort Hautfarben? Gemeinhin eine Art Beige, oder? Der Umstand, dass wir helle Hautfarbe als Standard wahrnehmen, obwohl tatsächlich jeden Tag Menschen anderer Hautfarben geboren werden, sagt viel aus. Nehme man den Durchschnitt der gesamten Weltbevölkerung, wäre der durchschnittliche Hautton dunkler. Die weiße Mehrheitsgesellschaft bemerkt nicht, wie seltsam und surreal es ist, einer schwarzen Person hautfarbene Kleidung, hautfarbene Pflaster oder hautfarbenes Make-up zu verkaufen. Der afroamerikanische Royal Ballet-Solist Eric Underwood bat auf seinem Instagram-Account die größten Hersteller von Ballettschuhen um mehr als nur eine Hautfarbe. Für seine Auftritte musste er seine hautfarbenen Schuhe immer mit seinem privaten, seinem Hauttyp entsprechenden Make-up abpudern, um die im Ballett erwünschte Wirkung durch Farbangleichung zu erreichen, die optische Verlängerung seiner Beine.